Willkommen bei Mumpitz und Glitzer. Rewatch Sex and the City, Folge Nummer 15, Staffel Nummer 2, Familienbande oder Shortcomings. Hallo Nils. Hallo Chris. Ja, wir fangen wie immer mit deiner Einleitung an. Miranda lernt beim Kindertag im Fitnessstudio Roger kennen, einen geschiedenen Vater mit Kind, der sich eine stabile Beziehung wünscht. Für Miranda ein Traummann, wenn nur der Sohn nicht so furchtbar wäre. Als sie ihn aus Versehen verletzt, ist Schluss. Charlotte kündigt den Besuch ihres kürzlich geschiedenen Bruders an, der dann mit Samantha im Bett landet. Erst streitet sich Charlotte deswegen mit Sam, aber dann ist sie ihr dankbar. Carrie geht mit dem Schriftsteller Vaughn aus, der sie spontan bei seiner sehr lebendigen Familie vorbeibringt. Carrie versteht sich prima mit der Mutter, macht aber mit ihm Schluss, weil er nicht über seine sexuellen Probleme sprechen will. Und mit der Mutter muss sie dann auch Schluss machen. Ja, du warst, glaube ich, noch nie in einem Fitnessstudio, oder? Tatsächlich aber noch nicht, nein. Das ist, glaube ich, das Grausamste, was du, glaube ich, machen könntest. So nochmal Kinder zusätzlich dazwischen. Die dich permanent angrabbeln, die verstecken und fangen spielen, während du da versuchst, dich darauf zu konzentrieren, deine ganzen Übungen durchzupeitschen. Also so ein schlimmer Tag, dieser Tag, den Miranda da irgendwie mitverleben muss, wo sie dann so einen Typen kennenlernt, der auch ein Kind mitschleppt. Eine Bratze. Göre. Ein bisschen komisch, dieses Kind. Ja. Das möchte dann unbedingt auch die Knöpfe auf den Fahrstuhl drücken und der Vater kommt dann mit Miranda ins Gespräch und findet sie dann irgendwie dann doch sympathisch. Miranda möchte eigentlich nur ganz schnell irgendwie ja irgendwo hinfahren und dann nach Hause und er überredet sie dann nochmal mit reinzukommen und dann tauschen sie die Telefonnummern aus. Das ist halt, ich weiß nicht, also ich finde es ja immer so ein bisschen, ich glaube, ab einem gewissen Alter kommst du dann nicht drum rum, wenn du vor allem irgendwie hetero bist, dass dann zukünftige Paare oder Typen halt schon Kinder mitnehmen in die Beziehung, was teilweise problematisch sein kann, was wir ja zumindest bei dieser Beziehung zwischen Miranda und Roger, wie der jetzt auch der Fall ist. Aber wie reagierst du bitte, wenn er wirklich so eine furchtbare Göre mitnimmt, die dich dann total nicht aussteht, dir irgendwelche Krabbelfiecher dann permanent mitbringt? Das ging ja gar nicht. Wie das mit dem Regenwurm war das einzig Süße, was der Junge gemacht hat. Ja. Das fand ich total sympathisch. Den ganzen Rest fand ich furchtbar. Es war alles nicht so sympathisch, aber das glaube ich, das war weil das Weil ich meine, der, er hat ihr immerhin was geschenkt. Ich meine, vielleicht hat er sie auch noch geschenkt, um sie zu ärgern. Aber ich hatte den Eindruck, dass der Sohn halt voll die Abwehrnummer am Laufen hat. So ja. Von wegen, mein Vater soll niemanden Neues kennenlernen oder so. Genau, er soll wieder zurück zu Mama und alles soll wieder so sein wie vorher. Ja, kann man auch irgendwie nachvollziehen, aber also Miranda, dass sie das überhaupt mitmacht, das finde ich. Der hat mich auch gewundert. Ich fand den Typen jetzt auch nicht so toll. Also ich habe nicht verstanden, warum, nachdem das irgendwie ihre Horrorvorstellung war und dieses, also ich meine, das rechnet man doch mit ein. Ich meine, ist jetzt natürlich die Frage, ob das Persönlichkeit oder Erziehung ist oder so, aber wenn du schon am Anfang Probleme hast mit dem Kind, ich meine, irgendwer hat das Kind ja auch erzogen. Das sagt ja was dann auch über die Eltern aus. Ja, dieses auch zulassen, dass die das machen können, ne, und sich so zu benehmen und Kind einen so auf der Nase rumtanzen zu lassen, das spricht, glaube ich, auch Bände. Mhm. Wenn du das schon so weißt. Wobei das vielleicht wirklich gerade die Scheidungssituation mal, weiß ich nicht. Ja, ist halt komisch. Aber was ich halt ganz schön fand, ist, dass Miranda dann halt beim zweiten Kindertag dann einfach ganz strikt dann irgendwie gesagt hat, nee, ich drück jetzt die Knöpfe und lass mich mal bloß in Ruhe mit eurem ganzen Quatsch. Aber da würde ich auch ehrlich gesagt nicht an den Tag irgendwie trainieren gehen wollen. Das wäre mir auch. Das habe ich auch nicht verstanden, warum sie dann überhaupt dahin geht. Ja, das ist total albern. Wobei ich das auch sehr seltsam finde, dass sie die Kinder da an diesen Gerätschaften da auch spielen lassen. Also normalerweise kenne ich das so, gibt es so bestimmte Bereiche, da sind dann die Kinder und die werden dann auch betreut, sodass dann auch nichts passieren kann. Mhm. Aber so zwischen den Geräten zu laufen, wo dann Leute irgendwie schwere Hanteln tragen und die eventuell runterfallen könnten und das Kind irgendwie verletzen könnten. Es ist schon absurd, das ist zumindest nicht deutsch genug, dass sie das halt so hier auch etablieren. Kein Sicherheitsbereich. Dann haben wir die Charlotte-Geschichte. Und Sam-Geschichte. Charlotte und Sam, genau. Ach, das ist ja auch. Also, kannst du es ja mal einleiten? Ja, also Charlotte sitzt mit den anderen zusammen und kündigt dann an, dass ihr Bruder Wesley sich von seiner Frau Leslie entscheiden lassen. Genau. Entschuldigung, ich kann das nicht so straight-faced von mir geben. Die anderen finden das ja auch alle super lustig. Ja. Sie regt sich dann auf, dass sie sich über sie lustig machen. Aber sie findet das tatsächlich richtig niedlich, ne? Wesley und Leslie. Sie findet das niedlich, sie findet diese ganze Beziehung niedlich und sie findet das furchtbar, dass ihr Bruder sich getrennt hat. Ja. Und versucht ständig irgendwie ihm gut zuzureden, dass er es nochmal mit Leslie versucht. Und von allem, was er erzählt, ist das aber mit Leslie wirklich vorbei. Und dann bringt Carrie, die sich mit Charlotte treffen möchte, und dem Bruder, weil sie möchte ihren Bruder nicht gleich allen vorstellen, weil sie Angst hat, dass sie ihn dann zerreißen oder sich über ihn lustig machen oder so. Deswegen will sie sich scheinbar nur mit Carrie treffen, aber aus irgendeinem Grund kommt Sam dann mit. Das erklärt Carrie, glaube ich, gar nicht, oder? Nee. Charlotte fragt Carrie ja sogar, warum sie Samantha mitbringt, aber naja. Das ist unsere Freundin, Samantha. Erinnerst du dich? Jedenfalls geht... Stimmt, genau. Das ist unsere Freundin. So voll durchtrieben. Ja, aber sie fragt das auch sehr, sehr seltsam. Von wegen, was macht sie denn? Warum ist die... Ja, aber da ist ja Samantha bereits im Raubtiermodus. Ich meine, die sieht ja echt nur Charlottes Bruder und schaltet sofort auf diesen Modus um, in dem sie keine Freundin mehr ist. Das macht sie ja ständig. Also sie hängt ja immer mit diesen... drei Frauen zusammen, dann sieht sie einen Typen, der sagt, entschuldigt mich mal bitte, und dann bumm, ist diese Raubtier-Samantha da und sie läuft weg und man sieht sie nie wieder, bis sie irgendwie nach zwei Tagen wiederkommt und berichtet, was sie alles erlebt hat oder so. Und in genau denselben Modus schaltet sie ja sofort, wenn sie Charlottes Bruder sieht. Also ich kann mir schon ein bisschen vorstellen, wie sich Charlotte dann fühlt an der Stelle, wenn es um ihren eigenen Bruder geht. Und ja, verstehe dann auch, warum sie so sauer ist. Ja, naja, ich verstehe es nicht wirklich. Was ich halt verstehe, ist natürlich, dass Charlotte versucht, die beiden wieder zusammenzubringen und dass es halt alles so für sie nicht so super gut läuft und dass der Bruder dann halt so wirkt, als würde er auch gar keine Lust mehr darauf haben. Und das ist immer so einfach gesagt, wenn du nicht selber in so einer Beziehung bist. Und es kommt ja dann heraus, dass Wesley und Leslie nie Sex haben und er total frustriert ist und er irgendwie mit sich selbst und mit seinem Körper total unzufrieden ist und auch sich Hilfe gesucht hat. Und ja, dann hat er plötzlich Sex mit Samantha und fällt alles ist gut. Wie die Schuppen von den Augen. Okay, das war das, was mir gefehlt hat. Und das ist auch so eine Sache, das kann ich so überhaupt nicht nachvollziehen, dass Leute so lange mit jemandem zusammen sein können, ohne dass eine aktive Sexualität gelebt und ja, also ich weiß nicht, das funktioniert doch irgendwie nicht, also zumindest in meinen Augen nicht. Klar, es gibt Sachen, die wichtiger sind, aber irgendwie gehört das halt auch dazu und ist auch schon sehr wichtig, finde ich, für eine Beziehung, zumindest für eine gesunde Beziehung. Das sind ja auch Bedürfnisse und die Nähe, die braucht man dann ja auch von dem Partner her. Also das fand ich schon sehr komisch. Aber ich fand es ja total süß, als Wesley dann halt Charlotte gesagt hat, warum Samantha eigentlich für ihn sehr wichtig war in dem Punkt, dass sie das dann eingesehen hat, dass das dann doch nicht so schlimm war. Ja, der Fehler, den sie, glaube ich, gemacht hat, war, dass sie ihrem Bruder nicht zugetraut hat, dass er diese Entscheidung selber treffen kann und so. Ja. Das ist halt ein bisschen albern. Also ich meine, sie behandelt ihn ja schon bei seiner Trennung irgendwie so, als wüsste er nicht genau, was richtig wäre für ihn. Und sie sieht ihn ja immer noch mit Leslie zusammen. Und dann, als er mitgeht mit Sam, macht sie sich quasi auch Sorgen, dass er nicht weiß, was da auf ihn zukommt. Oder weiß ich nicht, dass er nicht weiß, was gut für ihn ist. Und das unterstellt sie ja eigentlich auch Sam. Und dann kommt daher der Streit. Und dann ist sie ja erst versöhnt, als ihr Bruder ihr sagt, dass er das mit vollem Bewusstsein gemacht hat. Und dass es das Beste war, was ihm quasi passieren konnte in dieser Situation. Und das fand ich total niedlich. Dann kommt sie mit so einem kleinen Körbchen, mit ihren riesengroßen Monster-Muffins, die sie irgendwie immer macht. War ja auch total absurd. Und entschuldigt sich bei Samantha. Und das ist auch irgendwie ganz nett. Nur bei uns sind die Muffins so klein. Das ist, glaube ich, der Unterschied zwischen Cupcakes und Muffins. Muffins sind diese riesen, Muffins sind ja große riesen, Dinger. Du brauchst zwei Hände, um das Ding festzuhalten. Ja, in Portugal kriege ich auch immer solche. Nur in Deutschland sind Muffins so klein. Aber mehr will man auch nicht. Ich weiß nicht, so wenn ich doch, so einen kleinen Muffin nein, esse, so große Muffins sind super. Und sie serviert die ja sogar noch mit Marmelade. Ne? Man kann die ja wahrscheinlich klein schneiden und in Marmelade tauchen oder so. Ich hätte da gern beim Essen zu. Jetzt habe ich Hunger. Na super. Ja. Ja, das ist die Geschichte mit Samantha, Charlotte und Wesley. Dann gibt es natürlich noch die zweite Geschichte mit Carrie. Ja, die dritte Geschichte mit Carrie. Genau. Und zwar Carrie, die hat einen neuen Typen kennengelernt. Born. Wie immer. Einen Autor. Und dieser Autor, der schreibt Kurzgeschichten, was super dazu passt, denn, also zu ihm passt. Denn sein Problem ist es, dass er frühzeitig ejakuliert, also sprich, die Sexgeschichten werden dann auch mehr so Kurzgeschichten bei denen. Und er hat eine ganz, ganz total super süße Familie mit einer lesbischen Schwester und mit Mutter und Vater, die total offen über Sexualität sprechen. Und ich fand die Familie übrigens nicht süß. Ich fand die total toll. Ich fand die total niedlich. Und ja, das findet er aber gar nicht so prall, weil er seit seinem zweiten Lebensjahr irgendwie darüber spricht mit denen, was denn Sex ist, wofür man Sex benutzt und was das dann alles so, wie wichtig das dann eigentlich in einer. Kennst du Frank und Gracie zufällig? Ja, klar. Ja. Das hat mich sehr an die Familie von Frankie und Grace heißt das, nicht Grace und Frankie. Ja, ja, die beiden Älteren, wo die beiden Männer sich dann nach, keine Ahnung, Jahrzehnten Partnerschaft dazu erschließen. Dass genau, und es hat mich sehr an Frankies Familie erinnert. Also, wo auch vordergründig, also ich fand alles total sympathisch an denen und so groß und laut und essen und gesellig und man kennt sich oder so oder man liebt sich und streitet und redet über alles und so. Aber ich hatte zum Beispiel das Gefühl, dass Vaughn sehr untergeht in dieser Familie, dass die Mutter halt so eine krass dominante Rolle hat. Ich war erstaunt, dass der Vater irgendwie, also obwohl so viel hat er auch nicht gesagt, also die Mutter ist schon so eine zentrale Rolle in dieser ganzen Familie, in dieser Kombination. Ja, das würde ich aber nicht nur sagen. Also der Vater war auch sehr aktiv und haben ja beide die Kinder auch erzogen, dazu zu sein, also so offen zu sein und über Themen halt anzusprechen. Und er ist der Einzige in der Familie, der immer so zurückhält, sich immer irgendwie nicht äußern möchte und ihnen alles unangenehm und peinlich ist. Also ich meine, die Schwestern waren ja auch sehr offen und sehr kommunikativ und sehr lustig. Und es war schon eine lustige Runde auch mit Carrie zusammen. Und sie hat ja super reingepasst, fand ich. Es hat so hippie-esque gewesen, was die da halt so fabriziert haben. Ich hatte erwartet, dass die Geschichte anders ausgeht. Deswegen habe ich diese Familie auch irgendwie anders gelesen oder so. Ich fand die von Anfang an eigentlich eher anstrengend. Also, Okay. Zumal er kam ja mit ihr da vorbei. Carrie hat sich sofort wohlgefühlt und der Sohn hat gesagt, okay, wir müssen aber noch weiter. Die hatten irgendwas vor. Und dann hieß es ja sofort, ach was, setzt euch hin, macht mit oder so. Ja. Und er hat gesagt, wir können nicht, wir müssen weiter und ach, was, setz dich hin, mach mit. Das war halt so, der wurde halt total übergangen in dem, was er irgendwie wollte. Und ich meine, Carrie hat dann nur mitgemacht, weil sie sich spontan da wohlgefühlt hat, obwohl sie eigentlich gar nicht auf Familie eingestellt war und dachte, sie hat nicht die richtigen Sachen an, um seine Familie zu treffen und dann total froh war, dass da alles so warm war. Und ich fand sie auch super warm und ganz menschlich und super interessant und so. Aber ihm wurde halt überhaupt kein Raum gegeben, um da irgendwie weil er sich da auch immer entzogen hat. Also das ist halt, er ist in einer Familie groß geworden, es ist so eine typische südländische Familie oder so typische Ostblock-Familie, die halt wirklich so zusammengehören und halt alles zusammen erleben und das ist halt so Familie und alles. Ne? Genau. Und das ist ja, und er ist so ein typisch Deutscher, würde ich mal sagen. So alles nur für sich. Er war der einzig wirklich Introvertierte in der Familie. Und ja, genau. Wobei, kann ich mir schon vorstellen, dass das irgendwie eher die Hölle war für ihn. Ja, also, kann schon sein. Sieht von außen halt super nett aus, aber. Naja, er macht sich das ja auch selber extrem schwer. Ich meine, er könnte ja mit seiner Mutter über die Sachen reden und auch nicht unbedingt öffentlich. Aber jedes Mal, wenn man es dann anspricht, hast du ja gemerkt, Carrie spricht ihn ja auch darauf an, weil die dann irgendwie das dritte Mal irgendwie dann Sex haben wollten und er ist dann frühzeitig gekommen. Und das macht ihr ja dann auch gar keinen Spaß. Versucht sie das wirklich sehr nett und sehr dezent irgendwie anzusprechen, dass man sich jetzt mal zusammen hinsetzt und langsam und sagen, ja, jetzt ist zu viel, jetzt müssen wir kurz warten. Ist ja auch alles super, wie sie das anspricht und es ist ja auch kein Vorwurf an ihn. Aber er blockt das ja ab und wird dann stinksauer und möchte dann gar nichts mehr und ist dann den ganzen Abend oder den ganzen Nachmittag irgendwie sauer und bei der Familie ist er nur motzig und immer nur Kacke. Ja, und dann entscheidet sie sich ja auch dafür, dass sie mit ihm beziehungsweise mit der Mutter Schluss macht, weil sie sich super mit ihr versteht und die Mutter ja auch total an ihr hängt. Ja, von ihm trennt sie sich überhaupt nicht. Sie sagt nur, sie muss jetzt gehen und dann trennt sie sich von der Mutter. Mit ihm macht sie überhaupt nicht Schluss. Ja, aber ich glaube, das war ihnen dann schon klar. Also auch wie er geguckt hat, wo sie dann meinte, sie müsste dann ja noch einen Abgabetermin und sie trifft ja dann auf die Mädels und erklärt denen ja auch, dass das jetzt vorbei ist und so, ne? Ich denke mal, das ist beiden schon sehr klar gewesen, dass sich die Beziehung jetzt gen Ende nähert. Weil ich meine, was willst du denn, wenn du eine Beziehung mit jemandem, der, mit dem du nicht mal offen über Sex sprechen kannst, der frühzeitig kommt und darüber nicht sprechen möchte? Also was ist denn das für eine Beziehung? Also da kannst du doch alles vergessen. Weiß nicht, das ja. Macht, glaube ich, auch gar keinen Sinn so weiterhin mit den beiden. Was aber irgendwie schade ist, weil ich glaube, das könnte schon sehr unterhaltsam sein mit dieser ganzen Familie, die auch super offen ist und alle so, ja, komm rein und hier und ach, sie sind diejenige, ja, ich habe hier in der Uni. Sie sind eine Ikone. Ja. Ich meine, natürlich hat sie sich da wohl gefühlt. Die haben ihr auch voll Honig ums Maul geschmiert. Aber sie haben sie auch ein bisschen veralbert. Also das war jetzt auch. Ja, aber das hat sie gar nicht gemerkt. In der Diskussion mit der Mutter doch. Ja, später meinte sie doch auch, also die Mutter meinte dann zu ihr, oh, sie sind eine Ikone und bla bla bla und wieder so, okay, danke. Ah, ich habe sie doch nur aufgezogen. Nein, sie sind schon sehr wichtig. Und, genau. Ne? Also aber nicht so wichtig, dass man es übertreiben mag. Also die haben schon ihr Herz auf der Zunge, muss man so sagen. Ne? Nee, das Gefühl hatte ich eben nicht. Also das war's ja. Also ich wartete, dass, wie gesagt, das ging mir bei der ersten Geschichte auch so, bei der ersten Geschichte mit Miranda, habe ich gedacht, dass die ganz anders ausgeht. Und auch bei dieser Geschichte dachte ich, dass die ganz anders ausgeht. Ich dachte nämlich, dass die sich noch als total schrecklich herausstellen oder dass da irgendwas total im Argen liegt oder weiß nicht, dass die, also ich meine, im Prinzip hat die Mutter ja, also wollte die Mutter ja stellvertretend mit ihr über die Sexprobleme ihres Sohnes sprechen, von denen sie ganz genau Bescheid wusste. Das ist auch etwas weird, muss ich sagen. Ja, soll ich das denn mit meinem Sohn besprechen? Okay. Ja, genau. Sie hatte das ja schon von der anderen Freundin. Nein, danke. Ja, aber ich meine, wenn du so eine Mutter bist, ne, und dich um dein Kind sorgst und das Kind halt irgendwie das Problem hat, frühzeitig zu kommen und die Freundinnen deswegen permanent abhauen und ja, natürlich versuchst du dann irgendwie zu helfen. Aber das bietest du doch nicht der Freundin an. Dann redest du vielleicht mit ihm darüber oder so. Es kommt drauf an, wie offen du mit ihm darüber redest und die reden ja sehr offen miteinander, also warum nicht? Ich meine, wenn Carrie selbst nicht so offen wäre und es selbst schon angesprochen hätte, dann würde ich das ja schon irgendwie nachvollziehen oder würde ich das schon gar nicht mehr so verkehrt finden, wenn die Eltern dann helfen oder die Mutter sich dann halt mit dem Sohn zusammensetzt. Weil er hat ja scheinbar ein Intimitätsproblem. Ja. Und möchte auch nicht darüber sprechen. Ich meine, das ist das Schlimmste, was du eigentlich in einer Beziehung machen kannst, ist, dich vor deinem Partner so weit zu schämen, dass du Sachen nicht ansprichst, die eventuell ein Problem darstellen. Oder die explizit tatsächlich schon ein Problem darstellen. Ich meine, das sehe ich ja ganz genauso. Nur ich denke, dass die Ursache für seine Zurückhaltung beim Besprechen solcher Themen eben genau diese Familie ist, die dann diese Probleme sich auf die Fahnen schreibt, selber zu lösen. Mhm. Also und ihm auch wieder keinen Raum lässt dabei. Ja. Ja, natürlich, klar. Die Familie ist Teil des Problems. Das ohne Frage. Ja, aber es ist schon interessant. Ich bin sicher, er schreibt enorm sexuell aufgeladene Kurzgeschichten. Ja, was total absurd ist. Also, ich weiß nicht. Ich fand es ja auch lustig, dass die deutsche Bezeichnung für die Folge ist ja Familienbande. Ja. Und die englische ist Shortcomings, was wahrscheinlich für Kurzgeschichte steht. Und ich finde es schade. Nee, Shortcomings heißt eigentlich, wenn irgendwas nicht ganz ausreicht. Ach so. Wenn es zu kurz kommt? Genau, wenn es zu kurz kommt, wenn irgendwas ausreicht, nicht ausreicht, Shortcomings. Also ich dachte bei den, ja, ich weiß es nicht genau, schwer zu sagen, wofür das Wortspiel steht. Mhm. Ich mir auch ich nicht aber ganz schön finde. Also coming natürlich im Sinne von, ja, er kommt kommen, schnell, ne? Aber ja. Und ja, bei den anderen weiß ich nicht so genau. Bei den anderen? Bei den anderen Geschichten. Wo da das Shortcoming ist. Das zu kurz kommen. Naja, beim Miranda hast du es ja gesehen, da war halt das Kind die Priorität. Mhm. Und dann war natürlich bei Wesley halt, dass er nie gekommen ist, dass er da auch zu kurz gekommen ist in der Jugend. Da war ja nichts. Stimmt. Ja, was ich aber ganz schön fand, war der Abschluss der Folge. Da trifft Carrie ganz zufällig auf die Mädels, die in einem Café zusammensitzen, was ich auch komisch finde. Aber wahrscheinlich, weil die wissen, okay, sie ist mit ihrem Freund da zusammen und sie weiß ja bestimmt, wo die sind und geht da in der Nähe vorbei oder so. Nee, das war ja sehr zufällig. Also das wirkte ja auch so von wegen, okay, ja. Da seid ihr, komm doch rein, was suchst du denn hier, sagen sie dann ja auch. Und was ich aber ganz schön fand, ist die Einleitung, da spricht sie nämlich über Familie und über Familie, die man sich aussucht und dann spricht sie dann das Ganze auch nochmal über die Familie, also manchmal ist es die Familie, die du dir selbst aussuchst. Und dann kommen die drei Mädels dazu. Und das fand ich so richtig schön. Das kann man so schön auf die LGBT-Familie oder die Schwulen. Ja, das stimmt. Das immer so schön ummünzen, weil das ja auch häufig der so propagiert wird, dass du dann halt dir deine eigene Familie suchst. Ja, ist interessant auch in diesem Fall, dass ihre Familie gar nicht zur Sprache kommt, ne? Stimmt, ja. Also dass man ja von der auch bisher noch nichts weiß und so. Man spricht ja nie über ihre Familie. Ja, das ist echt interessant. Die Frage ist nur, warum? Was auch ganz interessant ist, das habe ich erst letztens gemerkt, es gibt ein Spin-off der Serie, die vor Sex and the City sozusagen spielt. Echt? Ist nur in den USA rausgekommen und ist auch nicht so erfolgreich gewesen. Das ist Carrie's Diaries oder sowas. Ich habe da auch noch nicht reingeguckt, weil das sehr Highschool-artig irgendwie. Stimmt, die ist später noch gelaufen, ne? Also die ist von 2000 noch was oder so. Genau. Und ist die Highschool-Serie und spielt, wo Carrie auf der Highschool ist. Stimmt, davon habe ich gelesen. Genau, ist auch ganz interessant. Gibt's aber nicht viele Staffeln von, glaube ich. Nee, ist, glaube ich, nur zwei. Also ist auch gefloppt. Also das war kein Hit. War auch eine ganz, ganz andere Zielgruppe. Also, aber ist bestimmt wie Gossip Girl oder so. Kommen wir zu den Outfits. Ja. Dein Lieblingsoutfit in dieser Folge? Charlottes Kleid beim Gespräch mit dem Bruder. Also sie hat da, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch ein Nachthemd, sowas Grünes. Ich habe ja neulich schon mal festgestellt, dass ich Grün total schön finde an Charlotte. Also das ist so ein langeres Kleid, ganz schlicht wie immer bei Charlotte und komplett grün. Ja. Dagegen geschnitten, direkt anschließend geht sie zu Sam und entschuldigt sich mit diesem riesigen Korb und dann hat sie so ein lila Ding an, was sie auch am Schluss nochmal anhat, glaube ich. Die beiden fand ich total super. Okay, ja, mein Favorite war tatsächlich das Kleid von Samantha, das blaue Kleid, wo sie Wesley das erste Mal kennenlernt. Das fand ich auch sehr, sehr schön, sehr schlicht und hatte so leichte Muster. Das fand ich ganz toll. Ja, und dein Worst Outfit? Mirandas Ensemble beim Date mit Roger. Mit der Holztasche. Oh, auf die Tasche habe ich schon wieder gar nicht mehr geachtet. Aber es hat irgendwie so ein Top bauchfrei. Bauchfrei und dann aber so ein Rock, der ziemlich hoch ansetzt irgendwie und ganz weit nach unten auseinander geht. Ich finde, das geht gar nicht. Nee, das sieht so furchtbar aus. Und wie gesagt, dazu dann auch noch in so einem Ethno-Muster und so grün und braun und wieder scheiß Haare. So Mirandas Haare, die fluktuieren auch immer zwischen super schön und total scheiße. Und das war irgendwie wieder total scheiße. So dunkel und angeklatscht und ganz cool. Ja, total furchtbar. Ich verstehe auch nicht, wer sich für so ein Outfit entscheidet. Das ist echt grausam. Und wie gesagt, diese Holztasche auch nochmal. Das Muster, die Holztasche, dieser Schnitt und die Haare, alles absolute Katastrophe. Ja. Wahnsinn, dass sie das da hingekriegt haben. Also eins muss man denen lassen. Also so katastrophale Outfits, da haben die echt en masse in dieser Serie. Ja. Das ist echt gruselig. Das stimmt. Ja, ist auch mein. Das war auch dein. Gut, dann sind wir da ja mal einig. Ja. Schön, dass wenn das dein Top-Outfit gewesen wäre. Hey. Nur weil wir verschiedene Geschmäcker haben, heißt das nicht, dass ich, weiß nicht, komplett unterbekannt bin. Ja auch nicht. Wobei du in der letzten Folge oder vorletzte Folge hattest du ja auch was gepickt, was wirklich furchtbar war mit diesen. Ja, aber dann hattest du einfach keine Ahnung. Also. Ja, genau. Und sie hatte auch wieder ihre komische Holztasche dabei. Egal, kommen wir zu den Zitaten. Ich wollte noch lobend erwähnen, dass Carrie wieder Locken hat. Oh, und das ist so schön. Ja, das ist toll. Ich mag das zum Schluss. Ja, weil ihr Gesicht ist einfach so klar und kantig und groß und lang, ja, dass ich das total cool finde, wenn sie so lockige, romantische Haare drumherum hat. Und ich finde, das passt viel besser, als wenn die so glatt sind und so edgy. Ja, ich mag sie ja beiden. Also ich mag ja ihre Haare allgemein. Ich mag auch diese Kurzhaarfrisur. Wobei ich die damit immer so ein bisschen verbinde, dass die halt eine Raucherin ist. Ja, die hatte so eine Bob-Frisur, so Bob-artig. So. Ganz am Anfang der Staffel, das war so ein bisschen. Das habe ich vergessen. Ja, das ist sehr, sehr lustig. Ja, kommen wir zu den Zitaten. Ja, da habe ich ein Zitat, wo Carrie sagt, an dem Tisch, als sie das erste Mal über Vaughn sprechen, am besten von allem gefällt mir sowieso seine Familie und Sam antwortet darauf, jemand Fickbares dabei? Am besten von allem gefällt mir sowieso seine Familie. Jemand Fickbares dabei? Was ist? Ich versuche nur das Beste daraus zu machen. Und alle gucken sie total entsetzt an. Ich fand das so lustig. Ja, das ist echt großartig. Das ist auch wieder, also Samantha haut ja Sprüche dieses Mal raus. Die wird gerade richtig cool. Ja, ja. Es ist, ich glaube, jetzt ist dieser Bogen, wo die dann rausgefunden haben, was die Zuschauer so wirklich an Samantha mögen und auch ihre ganzen Sprüche, die Art und Weise, wie sie auftritt und ihre Offenheit, die macht, also das macht richtig Spaß, ihr zuzugucken und zuzuhören. Das ist ja echt cool. Und sie hat auch schon lange keinen unemanzipierten Spruch mehr losgelassen. Ja, ja. Das ist. Sondern, das ist, ja. Ja. Stimmt. Ja, ich bin gerade echt am Überlegen, welches Zitat ich jetzt nehme. Du hast wieder 80. Ja, nicht nur. Das ist totaler Wahnsinn. Das ist echt lustig. Da spricht Charlotte mit Wesley. Ah. Und da kritisiert sie so ein bisschen die Beziehung zwischen Wesley und Leslie, dass sie so schnell aufgeben, in Anführungszeichen. Und dann sagt halt Wesley zu ihr, wann hattest du deine letzte funktionierende Beziehung? Und dann sagt Charlotte einfach nur, ach, was ist deine Muffins? Und dann beendet sie das Gespräch. Und das ist auch so großartig. Ich sehe nicht ein, wieso ihr euch nicht vertragen könnt. Ihr zwei hattet eine wundervolle Hochzeit. Und wir bekommen eine noch schönere Scheidung. Ich kann nicht begreifen, wie leichtfertig du einfach alles aufs Spiel setzen willst. Ich meine, eine Beziehung macht auch Mühe. Dafür brauchst du ein bisschen Geduld und Verständnis. Charlotte, wann hast du deine letzte langfristige Beziehung gehabt? Ach, was ist deine Muffins? Weil Charlotte dann halt irgendwie merkt, so, okay, jetzt kommt sie von den Argumentationen her nicht weiter und jetzt muss sie dann halt irgendwie das Ganze abbrechen und egal. Ist deine Muffins, diese Monster-Dinger, die sie da gebacken hat. Ja, in der Szene fand ich auch sehr schön, da sagt sie, dann sagt er, glaube ich, Muffins, ich hätte jetzt lieber was zu trinken oder so, genau. Oder Wodka, und sie meint irgendwie, sie hätte keinen im Haus, und dann meinte er irgendwie, wie eine Frau aus Neuengland, und sie hat kein Alkohol in der Wohnung oder so. Das fand ich auch ein sehr schönes Zitat. Weil aber Nanny hat Muffins gebacken, um dich aufzumuntern. Aber das war Prä-Leslie. Post-Leslie hätte ich gern einen Cocktail. Wo steht der Wodka? Ich habe keinen Wodka. Und du wirst aus Neuengland stammen? Ja. Sie ist ja wirklich immer so Stepford Wives-mäßig unterwegs. So Connecticut, schönes Haus, Mann und so. Und ich finde, Wesley sieht den Abgrund dahinter. Ja. Er lebt ja das oder hat das ja gelebt. Ja, genau. Genau. Aber das Romantische, was er da irgendwie also gesehen hat, was nicht vorhanden ist, das ist, glaube ich, das Schlimmste eigentlich für ihn gewesen. Dass er nach außen immer so schön aussieht. Und das ist ja das, was Charlotte ja auch unbedingt haben möchte. Das stimmt. Ja, deine Bewertung. Wie viele Stanfords von 3 vergibst du? Ich fand hier alle Geschichten cool und auch schön umgesetzt. Ich fand die Lösung für Charlotte und Sam auch ganz cool. Ja, also ich würde 3 geben. Ja, gebe ich auch. 3 Stanfords von 3 für die Folge. War wieder großartig. Hat wieder richtig viel Spaß gemacht und wie gesagt, zitattechnisch war das großartig, was Charlotte und was Samantha vor allem gebracht hat. Also das war sehr, sehr schön. Und halt der Schluss halt mit Carrie und mit den Mädels und diese Geschichte hier von wegen mit der Familie, dass ich jetzt auch nochmal kurz einspielen werde, weil es echt wunderschön ist. Manchmal ist es die Familie, in die du hineingeboren wirst. Und manchmal ist es die, die du dir selbst aussuchst. Außerdem fand ich Warren sehr schön. Warren? Ja, leider ist er jetzt wieder weg. Ach so, ja, ja, stimmt. Das war auch irgendwie. Ja, gut, das war die Folge Nummer 15, Familienbande, Shortcomings. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Nils. Tschüss, Chris.